Mein Emil, der meckert mir so brechenklötrig an. Mein Emil, der hat keine Schar. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann und ich möchte von die Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit einem Wort appetitlicher, dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, sagt er, lass dir operieren. Ich lass mal nicht die Nase verpatzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Ich lass mal nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst. Ja, da hätte er mir eben nicht nehmen gemusst. Und macht er nicht von selber. Tam-tam, hilft ihm auch die neue Brust nicht auf den Damm.